Weißt du noch, wie wir erbebten, als wir zwei im Tanze schwebten? Du brauchst mich, ja, du brauchst mich. Gib doch zu, dass du mich mehr liebst als den Mann an deiner Seite. Auch wenn du ihm scheinbar mehr gibst, du ziehst ihn in die Nacht. Die Schatten.